Oktober 1989. In der Antarktis kündigt sich der Sommer an. Auf dem grenzenlosen Kontinent leben 12 DDR-Wissenschaftler und Techniker seit einem Jahr im ewigen Eis. Inmitten einer unberührten Natur arbeiten sie auf der DDR-Antarktis-Station Georg Forster. Alles ist wie immer. In der Heimat, 13.000 Kilometer von ihnen entfernt, erleben die Menschen dagegen einen stürmischen Herbst. Doch die Polarforscher können sich kaum ein Bild davon machen. Die Informationen waren relativ dürftig. Wir hatten Fischer vor Mosambik liegen, die uns die Schiffspässe täglich geschickt haben über Telex. Da hat man schon so ein bisschen was mitbekommen, aber das war alles noch so ein bisschen parteigefärbt. Also so richtig detaillierte, konkrete Informationen über den ganzen Ablauf bekamen wir nicht. Also man lebte so ein bisschen auf dem Mond. Man hat ja dann Angst um Frauenkind gehabt. Ist ja klar, wenn man da unten sitzt. Man weiß ja nicht, wie es hätte ja genauso gut auch, sagen wir nicht friedlich, hätte ja auch aggressiver werden können. Antarktis, Wende im Eis. Die Geschichte der letzten DDR-Antarktisforscher. Feature von Anna Schmidt. Die Schirmacher-Oase im Osten der Antarktis. Ein 20 Kilometer langer und 3 Kilometer breiter Felsstreifen. 100 Kilometer von der Schelfeiskante entfernt steht die DDR-Forschungsstation Georg Forster. Hier arbeiten im Herbst 1989 die Teilnehmer der zweiten und dritten Antarktis-Expedition der bald untergehenden Republik. Doch davon ahnen die Forscher vorerst nichts. Meteorologen, Physiker, Vermessungsingenieure, Techniker. 12 Männer erleben das Abenteuer ihres Lebens im Dienste der Wissenschaft. Diese Antarktis, der Kontinent und die Natur dort, Traum. Es ist sowas Schönes. Da braucht man keine Gemäldegalerie und nicht. Da braucht man sich bloß hinstellen im Wohltatgebirge, einmal ringsrum gucken. Das ist so fantastisch. Auch die Tiere, die dort leben, die wenigen Tiere, die dort leben. Das ist ein Kontinent, das muss man gesehen haben. Lange haben die Expeditionsteilnehmer auf diese Chance gewartet. Denn in der DDR ist es ein Privileg, im nichtsozialistischen Ausland arbeiten zu dürfen. Die Prüfung durch die Akademie der Wissenschaften zieht sich bei den meisten Bewerbern jahrelang hin. Als es dann losgeht, fliegen sie gemeinsam mit den Sowjets. Die Iljuschin 76, scherzhaft auch fliegende Scheune genannt, bringt jahrzehntelang ostdeutsche und sowjetische Polarniks ins ewige Eis. Das Flugzeug selber, Großraummaschine, die haben dort solche, heutzutage diese Dixie-Klos, sowas hatten die 2 Stück dort vorne hingestellt, festgebunden, festgezurrt. Und das waren dann die Toiletten, denn für 100 Polarniks dort mit Gepäck hier und so, da gab es ja keine Klos, so wie man das so kennt heutzutage. Alles weiß, alles kalt, alles schön, ne? Das ist schon was Besonderes, wenn man dann dort aufs Eis tritt. Die Weite, die unendliche Weite, dort ist ja nicht die absolute Ruhe, das kennt man nicht. Thomas Gerloff und Norbert Flake sind Mitglieder der zweiten DDR-Antarktis-Expedition und arbeiten im Herbst 1989 schon 12 Monate auf dem eisigen Kontinent. Fast 2 Jahre sollen sie insgesamt bleiben. Ende Oktober landet dann ein Vortrupp der dritten DDR-Antarktis-Expedition im ewigen Eis, um den östlichen Teil des Südpols zu vermessen, Unterwasserseen zu erkunden, die Ozonforschung weiter zu betreiben. Gerhard Schlosser ist einer von ihnen. Manfred Gronack stößt später dazu. Der Glanz der Antarktis im Sonnenschein und wenig Wind war schon verlockend und erhebend. Und dann, als der große Flieger weg war, trat auch Ruhe ein. Denn im ewigen Eis ist auch ewige Ruhe, wenn nicht der Mensch stört. Die Überwinterer der Georg-Forster-Station sind begierig auf Nachrichten aus der Heimat. Auf Augenzeugenberichte von den Unruhen zu Hause, den Demonstrationen, die in Leipzig begonnen haben und die allmählich auch auf andere Städte übergreifen. Sie sind verwundert über das, was die Neuankömmlinge erzählen. Dann kamen wir natürlich mit frischen Informationen. Und dadurch, dass sie es nicht gesehen hatten, haben es natürlich nicht alle in dem Maße geglaubt, so muss man es letztendlich sagen. Sie wollten Antworten haben, die wir ihnen nicht geben konnten. Also wie das jetzt das Ganze ausgeht und so weiter. Wir haben ihnen natürlich unsere Erlebnisse erzählt. Und final konnten wir, ob wir losgefahren sind, noch nicht wissen, wie das Ganze jetzt ausgehen würde. Wir waren alle total verunsichert. Aber wir wussten natürlich schon ein bisschen mehr als unsere Kollegen, die also das nicht miterlebt hatten. Und die waren natürlich begierig darauf, alles zu erfahren. Seit 1959 schickt die DDR Wissenschaftler auf den entlegenen Erdteil. Zuerst als Teilnehmer der sowjetischen Antarktis-Expeditionen. Auf Bitten des Bruderlandes, um die Präsenz des sozialistischen Lagers zu stärken. 1974, noch 5 Jahre vor der BRD, tritt die DDR dem Antarktis-Vertrag bei, der eine friedliche Nutzung des Kontinents regelt. Ihre Station hat jedoch einen handfesten außenpolitischen Hintergrund. Der Kampf der Systeme hat auch in der Antarktis stattgefunden. Die DDR-Antarktis-Station lief unter der Überschrift Wettstreit und Anerkennung der DDR. Und dafür hat die DDR sich ja nur was einfallen lassen. Und mit den Ergebnissen, die aus Antarktis kamen, konnten die Leute vom Zentralinstitut für Physik der Erde auch international mitmachen. Und so überwintern jährlich 8 bis 12 DDR-Wissenschaftler und Techniker im ewigen Eis. In einer nahezu gletscherfreien Steinwüste, einer Mondlandschaft nicht unähnlich. 1,5 Jahre dauern die Expeditionen im Normalfall. Nachbarn der Ostdeutschen sind die sowjetische Antarktisstation Nowolasarevskaja und die indische Station Maitri, auf Deutsch Freundschaft. Die Antarktis ist damals wohl der einzige Ort, an dem es für Ostdeutsche keine Grenzen gibt. Die Antarktis ist ein Kontinent der Superlative. Sie ist der kälteste, trockenste, höchste und der windigste Ort der Erde. Im Herbst 1989 sorgt auch die politische Situation zu Hause für stürmische Debatten. Nach dem Abendessen, wenn die Atmosphäre nicht durch Magnetstürme gestört ist, sitzen die Expeditionsteilnehmer gebannt vorm Radio. Im Herrencontainer hören sie die Nachrichten aus der Heimat. Meistens sind sie angewiesen auf die offiziellen Meldungen der DDR-Hochseefischereipresse. Manchmal empfangen sie aber auch Westsender. Wir haben ein bisschen Deutsche Welle gehört, war nicht immer möglich. Oft ließen es die atmosphärischen Bedingungen nicht zu, über Kurzwelle Radio zu hören. Also man lebte so ein bisschen auf dem Mond. Doch auch die DDR-Polarniks ahnen, dass es Veränderungen geben wird. Norbert Flake, der Meteorologe, der im Oktober 1989 schon seit 12 Monaten in der Antarktis forscht, führt ein Brieftagebuch. Tagebuch vom 29.10. Merkt man schon zu Hause etwas von der Umgestaltung oder ist alles nur Schall und Rauch? Im Moment erfahren wir nur Gerüchte. So zum Beispiel, dass alle DDR-Bürger Pässe bekommen sollen und überall hinreisen können und so weiter. Vorgestern haben wir Erich sein Bild abgehängt. War richtig komisch. Tagsüber sind die Forscher abgelenkt von den verwirrenden Nachrichten aus der Heimat. Denn der Alltag am Südpol ist eine ständige Herausforderung. Wind und Kälte machen aus jeder Routinearbeit ein Abenteuer. Darunter leiden vor allem die Techniker. Denn sie haben es mit alter Ausrüstung zu tun. Teilweise bewegen sie sich mit umgebauten russischen Panzern aus dem Zweiten Weltkrieg. Schlepper, mit denen Erkundungstouren gemacht werden. Thomas Gerloff, der Techniker aus Freital, muss den alten Fuhrpark ständig reparieren. Bei teilweise minus 40 Grad im Freien. Wir haben ja keine Halle oder was gehabt. Es war ja Antarktis, es war ja Expedition. Wir haben draußen auf dem Eis oder auf dem Fels gestanden und haben dort unsere Technik repariert oder drinnen gelegen. Das ist ja dann auch irgendwo kalt, wenn sie auf dem Eis, kalten Eisen liegen. Das ist ja auch alles Panzertechnik. Panzertechnik bedeutet alles Feingewinde, jede Schraube. Und jede Schraube ist verdrahtet. So, mit Handschuhen. Fausthandschuh geht das alles nicht. Also Handschuh ausziehen, Schraube schnell irgendwie locker machen oder den Draht abmachen, dann Handschuh wieder anziehen und so, das ist immer ein Hin und Her. So, dann müssen sie auch mal rein. Wir haben dann so einen Rhythmus gehabt, hier alle 2 Stunden mal kurz rein aufwärmen und wieder raus. Wir hatten beispielsweise auch das Problem bei dem Filmmaterial für die Polarlichtkamera. Wenn das extrem kalt gewesen ist, ist der Film brüchig geworden und der zerbröselt dann beim Einlegen. Also das Filmmaterial hält einfach die Temperaturen nicht aus. Also insofern musste man sich dann natürlich Dinge immer wieder einfallen lassen, wie man Dinge warm halten kann oder wie man es trotzdem möglich machen kann, dass man beispielsweise Messungen machen kann und ähnliches. Aber als DDR-Bürger ist man ja auf Improvisation geeicht gewesen. Das konnte man besonders gut oder musste man. Manfred Gronack arbeitet als Ingenieur in der Antarktis. Er hat die Gerätschaften entwickelt, welche die Wissenschaftler am Südpol für ihre Forschung benötigen. Wir haben von der Improvisation gelebt. Das heißt, mir war im Vornherein klar, also bevor ich dort hingefahren bin, ohne genauere Informationen zu haben, nimm dir alles mit, was du gebrauchen kannst, um das und jenes zum Leben zu erwecken, gegebenenfalls. Und ich habe dann beim Packen das berücksichtigt, habe dann eine ganze Reihe elektronische Bauelemente, was man so gegebenenfalls gebrauchen kann, mitgenommen. Habe dann auch noch ein eigenes Messsystem aufgebaut, was autonom noch verwendet werden konnte. Die Programme und Ähnliches haben wir dann vor Ort geschrieben. Die Novembertage 1989 verlaufen ruhig in der Antarktis. Hier geht alles seinen gewohnten Gang. Bis am Abend des 10. November eine Nachricht eintrifft, die auch für die Expeditionsteilnehmer folgenschwere Veränderungen mit sich bringt. Die Mauer ist auf. Das glaubt erstmal keiner. Wir hatten ja kein Bild. So, weil man jetzt gesehen hat, dass, so wie jetzt im Fernsehen, dass die Leute auf der Mauer saßen, das haben wir ja alles nicht. Wir haben das ja bloß gehört. Ob das stimmt oder was, man wartet dann auf den nächsten Tag, ob die Nachricht nächsten Tag nochmal kommt oder bestätigt wird. Selber so richtig glauben kann man das erstmal nicht. Naja, also, es geht nicht so schnell in den Kopf rein. Ich dachte, wir haben einen falschen Film. Also, das war für uns irgendwie unfassbar, ne? Dass mal sowas passieren würde. Also, das konnte man sich einfach nicht vorstellen. Und wir waren ja auch nicht dabei. Wir haben ja die ganze Entwicklung bis dahin nicht erlebt. Ne? Ich habe es erst geglaubt, nachdem ich mit meiner Frau an dem Sonntag drauf, also nach dem Mauerfall, den Sonntag telefoniert haben und sie mir erzählte, dass sie auf dem Kudamm war. Dann habe ich geglaubt, dass da irgendwas passiert ist. Ne? Also vorher habe ich es nicht geglaubt. Am nächsten Tag kommen die Expeditionsteilnehmer mit den neuen Nachrichten zur sowjetischen Station. Dort ist man weniger überrascht. Gorbatschow hatte in dem riesigen Land mit seiner Perestroika schon länger für frischen Wind gesorgt. Während die Ostdeutschen noch nicht wissen, was sie von der Nachricht halten sollen, blicken die Sowjets schon weiter. Die waren total begeistert, haben uns gleich auf die Schulter geklopft. Also das war für mich auch etwas irritierend. Und ja, Deutschland geht wieder zusammen und es ist total toll. Wir gratulieren euch. Also die haben es viel eher gehofft. Wir waren auch so ein bisschen so, keine Ahnung, so im luftleeren Raum unterwegs. Und die Russen haben uns gleich beglückwünscht. Die fanden es toll, dass Deutschland wieder zusammengeht. Nachdem die Forster-Leute glauben, dass die Mauer gefallen ist, beschließen sie, auch in der Antarktis die Grenzen einzureißen. Und so nehmen sie Funkverbindung zu der 800 Kilometer entfernten westdeutschen Station auf. Im Kalten Krieg war das nicht erwünscht. Am anderen Ende der Leitung, in der westdeutschen Station, treffen die Ostmänner auf die erste reine Frauenexpedition der Antarktis-Geschichte. 9 Frauen überwintern auf der Georg Neumeier, die in Röhren unter der Erde liegt. Jahrelang haben die Frauen darum gekämpft, am Südpol überwintern zu dürfen. Der damalige Direktor vom Alfred-Wegener-Institut, der hatte Bedenken, wenn ein gemischtes Team runterginge, dass es dann Beziehungskrisen geben würde. Und das wäre natürlich schwierig, während der ohnehin schon relativ schwierigen Zeit, wenn man nur in einer kleinen Gruppe, also damals 9 Personen, in der Antarktis für 15, 16 Monate alleine auf sich gestellt ist. Und haben wir gesagt, so, ja, und wie schaut's aus mit dem reinen Frauenteam? So, ja, das können Sie ja mal machen. Hat sich wahrscheinlich gedacht, das kriegen die nie zustande, aber wir haben sämtliche Positionen besetzen können. Die Frauen sind in der Antarktis völlig allein. Anders als die ostdeutschen Männer haben sie weit und breit keinen Nachbarn. Im Notfall müssen sie sich selber helfen. Die DDR-Polarforscher durchbrechen die Isolation der Forscherinnen. Georg von Neumeier Station, Delta Bravo 9020, hier ist die Georg Forster, Yankee 3, Sula, Alpha, schönen guten Tag, wie hörst du mich umschalten? Guten Abend, hier ist Susanne. Sag mal, kannst du mal ein bisschen was erzählen über eure Station und dich und so weiter, over? Ja, die Station, wir sind seit 2 Jahren eigenständig. Wir waren bisher ein Teil der sowjetischen Station. Die 3. Antarktis-Expedition haben wir jetzt eröffnet. Gibt es sonst noch irgendwas, worüber wir gleich sprechen müssten? Vielleicht sollten wir fürs nächste Mal schon mal vorbereiten. Ich habe schon mal angekündigt, wer alles, welche Fachgebiete bei uns vertreten sind. Vielleicht wollen die einzelnen Fachvertreter mal zusammen reden. Umschalten. Ja, das finde ich sehr gut. Das ist auch in unserem Sinne. Over. Zwischen Ost und West prallen aber auch in der Antarktis Welten aufeinander. Die Neumeier ist eine moderne Station mit bester Technik ausgestattet. Jede der Frauen hat ein eigenes Zimmer. Es gibt sogar eine Sauna. Auf der Forster fahren umgerüstete Panzer, die man nur mit der Brechstange reparieren kann. Da habe ich immer schon gestaunt, was die alles bewegen konnten, was die alles machen konnten, was die einfach auch an Wissen und an Know-how und an Tüfteleien gemacht haben, um eine Apparatur zu machen oder sich selber ein Messgerät für irgendwas zu konstruieren, zu machen. Das hatten wir nicht so. Also das habe ich immer sehr bewundert an denen. Ja, fand ich auch toll. Estella Weigelt ist die jüngste der Frauen und arbeitet als Geophysikerin in der Antarktis. Allmählich wird der Funkkontakt zwischen den Männern und Frauen privater. Man plaudert munter hin und her, will sich kennenlernen. Ich fand sie einfühlsamer, die Ostmänner. Sie sind mehr auf Befindlichkeiten eingegangen. Eine Situation, die mir so im Gedächtnis geblieben ist. Wir hatten einen ganz schrecklichen Schneesturm, uns ist einiges kaputt gegangen und wir kamen nicht an Wasser. Und von den Ostmännern kam, oh Mädels, haltet durch, Mädels, ihr schafft das, Mädels, in so und so vielen Stunden ist der Sturm vorbei und ihr kriegt das hin. Und einfach emotionaler Art haben die uns versucht, hier aufzuheitern. Ja, aus Bremerhaven, da hat man natürlich auch hingeschrieben, was gerade die Misere ist. Da kamen 5 Worte zurück, Achtung, Rohr darf nicht einfrieren. Punkt. Also nicht so, wie geht's euch und ihr schafft das und haltet durch, sondern ja, nüchterne Anordnung. Und ich konnte mit den Ostmännern unglaublich viel über Literatur, über Musik und Kunst reden. Das kannte ich so von unseren westdeutschen Wissenschaftlern eigentlich nicht so. Das war mir dann schon fast peinlich, was die alles auch so an Literatur und was die für ein Wissen hatten, unglaublich. Also ein breites Allgemeinwissen, während bei uns im Westen das schon immer mehr auf Spezialisierung ging. Während zu Hause die Welt Kopf steht, bleibt für die Expeditionsteilnehmer in der Antarktis alles wie bisher. Die wissenschaftlichen Arbeiten gehen weiter, denn das Programm für die rund 500 Tage im ewigen Eis lässt den Polarnix kaum Freiraum. Man hat ja ein straffes Programm, man wollte natürlich logischerweise sein Programm erfüllen und man konnte ja nichts ändern. Man war 13.000 Kilometer entfernt von der Heimat. Also man konnte nicht einfach mal abends vorbeigehen, gucken, was da los ist. Ne? Man war ja da gefangen im ewigen Eis, ne? Also kaltgestellt. Doch vor allem das Ozonprogramm der DDR ist international bedeutsam. Seit 1976 starten die Wissenschaftler Ozonsonden und verfügen damit über langjährige Messreihen. Als dann 1985 die Briten das Ozonloch entdecken, sind die Ostdeutschen damals die einzigen, die Auskunft über Veränderungen in den Luftschichten geben können. Plötzlich interessieren sich Wissenschaftler aus aller Welt für die Ozonforschung der kleinen DDR. Es hat sich mehr oder weniger zufälligerweise ergeben. Wir haben damals auf Initiative eines einzelnen Mannes mit der Ozonsondierung in der Antarktis begonnen. Die anderen Länder hatten das mehr oder weniger eingestellt. Da bestand kein Interesse mehr und wir hatten zu dem Zeitpunkt 85, waren wir das einzige Land, die verwertbare Daten von der Antarktis vorliegen hatten. 0, 01, 28. Jetzt. Und dann den Horizontalkreis. 240, 58. Norbert Flake, der Potsdamer Meteorologe, ist für die Ozonmessung verantwortlich. Dreimal in der Woche lässt er von der sowjetischen Station aus die Ozonsonden aufsteigen, die er vor Ort noch optimiert hat. Wir hatten Radiosonden, die wurden von den Akademiewerkstätten in Berlin gebaut. Die Ozonsonde wurde mit einer russischen Radiosonde gekoppelt. Und da musste ich, um halt diesen Ozontakt in den russischen Radiosondentakt mit reinzukriegen, musste ich die Leiterplatte manipulieren und habe dann ja vor der Expedition von meiner Zahnarztin einen Zahnarztbohrer erbettelt und habe dann mit dem Ozonmotor mir einen Bohrer gebaut und habe die Leiterplatte manipuliert, um halt diesen Ozontakt in die russische Sonde reinzukriegen. Also zur Erfassung der Ozondaten. Nach anfänglicher Euphorie tauchen bei den Männern immer öfter Fragen nach der Zukunft ihres Landes auf. An den ersten freien Wahlen dürfen sie nicht teilnehmen, analysieren die Ergebnisse aber trotzdem. Aus der Ferne erleben sie das Geschehen als Ausverkauf der DDR. Wir hatten den nötigen Abstand und die Radiomeldungen, die kamen, die hatten ja auch, also wir waren ja nicht nur bundesdeutsche und DDR-Presse, sondern die anderen haben auch entsprechende Kommentare geliefert, was dann passiert. Und das kam ja dann auch so langsam, das war ja nicht schlagartig, sondern das war ja dann, diese und jene Betriebe haben den und den verloren. Es sind auch viele Chefs gegangen, die haben auch Zeug mitgenommen, was ihnen nicht gehörte, um sich drüben in Schwellen zu bringen. Das war ja dann, kam ja dann so alles als Nachricht hinterher. Und dass das für eine Volkswirtschaft tödlich ist, hat ja jeder gewusst, der in der Volkswirtschaft an entsprechenden Stellen waren. Und wir waren ja auch nicht, sei es mal, Messgehilfen, sondern im Prinzip Studierte. Und damit hat man ja die Ökonomie jedes Betriebes gesehen. Also, dass das nicht direkt zu blühenden Landschaften, so wie es versprochen war, führt, war zu sehen. Die Informationen aus der Heimat waren alles andere als oftmals gut. Wir haben dann von vielen Leuten gehört, die entlassen worden sind, auch von Freunden und Ähnlichen, wo das dann nachher in Richtung Bundesrepublik gegangen ist. Das haben wir mitgekriegt und natürlich war man sich auch nicht sicher, wie wird das denn einem selbst dann passieren, wenn man dann wieder zurückkommt. Der kalte Kontinent ist den Männern plötzlich vertrauter als die Heimat. Die Turbulenzen dort werden jedoch immer wieder verdrängt durch das Abenteuer Antarktis. Die Männer kämpfen ständig mit den Gefahren, die der stürmische Kontinent bereithält. So fahren sie auf ihren tagelangen Erkundungsfahrten hunderte Kilometer über Gletschereis. Ein lebensgefährliches Unterfangen. Über Telex erfahren die Männer von der Währungsunion. Doch wie sollen sie das von der Antarktis aus lösen? Die Informationen aus der Heimat kommen nur spärlich. Wir waren richtig allein gelassen. Da ging das ja schon los, dass sich keiner gemeldet hat, dass die keine ordentlichen Anweisungen oder keinen ordentlichen Kontakt zu uns gehalten haben. Ich hatte den Eindruck, dass die alle ihren Stuhl retten wollten, dass die sich irgendwo bloß alle gekümmert haben, dass sie selber ihre Haut retten da über die Wände und uns dort alleine lassen. Wir konnten ja sowieso nie weg. Wir hätten ja nie zuschließen können und sagen, wir laufen jetzt los oder was. Den Eindruck hatte ich ja, dass wir verrotten verkauft wurden. Das war schon für viele sehr beunruhigend. Wir dachten natürlich alle, unsere Ersparnisse sind komplett weg und wir können nichts machen. Das war für alle doch ein schön einschneidendes Ergebnis. Es wird den Männern klar, dass die Veränderungen noch größer sind, als sie überhaupt geglaubt haben. In den Polarnächten treffen ständig Nachrichten über Betriebsschließungen und Entlassungen ein. Aus der Heimat erreichen sie auch Berichte über eine geplante Wiedervereinigung. Als klar ist, dass die DDR der BRD beitritt, kommen viele Fragen bei den Ostmännern auf. Immer öfter funken sie nun die Westfrauen an. Die haben viel gefragt, ja. Ich glaube, weil das war irgendwie schon damals zu spüren, dass der Osten sehr viel mehr von dieser Wende betroffen sein wird, als für uns, für den Westen, ging es eigentlich mehr oder weniger so weiter. Aber gerade was die Suche nach Arbeitsplatz anging und so weiter, das war für die Ostleute ja was völlig Neues, dass sie sich selber um einen Job kümmern mussten, sich selber Bewerbung schreiben mussten, diese Selbstdarstellung, ich bin da toll, ich kann das und ich kann das und wenn man eine Bewerbung schreibt, also solche Dinge waren das, dass sie uns danach gefragt haben, gelöchert haben und wir denen immer Mut gemacht haben und gesagt haben, Leute, ihr müsst euch gut verkaufen, dass ihr dann einen Job kriegt in dieser Welt. Anfangs können sich die Männer ein geeintes Deutschland noch nicht vorstellen. Doch im Sommer ist es auch für sie Gewissheit. Die Wiedervereinigung bzw. der Beitritt der DDR zur BRD kommt. Das ist natürlich ein einschneidendes Erlebnis gewesen. Das muss man ganz klar sagen. Und es ist nicht so, dass wir diejenigen gewesen sind, die jetzt gesagt haben, was machen wir nun, wie bereiten wir das vor? Die Aufgabe wurde uns erleichtert, weil wir nämlich plötzlich Anfragen bekommen hatten über Funk, von der indischen Station und von der russischen Station. Die haben einfach gesagt, wann sollen denn unsere Delegationen bei euch eintreffen für die Feier? Also war klar, wir mussten jetzt eine Feier machen. Und das haben wir dann auch getan. Am 2. Oktober 1990 kommen die Nachbarn Punkt 6 zum Essen. Der Herrencontainer ist voll. Später am Abend beginnt die feierliche Zeremonie. Dann war 11:55 Einholen der DDR-Fahne mit Auferstanden aus Ruinen, war dann also der Abgesang der DDR. Dann hat der Trompeter das E Silentium geblasen. Dabei wurde die Fahne eingeholt und dann mit Einigkeit und Recht und Freiheit wurde die bundesdeutsche Fahne aufgezogen. Im Hintergrund wehten die Fahnen aller Antarktisstaaten. War dann eine entsprechende Rede vorbereitet, die wir dann eben mit der deutschen Geschichte, Karl das Große ging es los und eben bis 1989, wobei das eine sehr ruhige und doch emotionsgeladene Veranstaltung war, das wurde. Ist nicht in Jubel, Trubel, Heiterkeit ausgeahndet, sondern es war ja auch ein Einschnitt, der für jeden auch Folgen hatte. 800 Kilometer entfernt feiern auch die westdeutschen Frauen. Sie trinken ein Glas Sekt und stoßen dann gemeinsam im Funkraum mit den Männern auf das neue Deutschland an. Wir haben uns schick angezogen und dann alle mit einem Gläschen Sekt in die Funkbude marschiert, uns da zusammengeknuppelt. Und dann gingen dann die Glückwünsche hin und her und wir haben angestoßen und gehofft, dass sich alle unsere Wünsche, unsere Träume dann doch vielleicht auch in Erfüllung gehen mögen. Wir hatten damals schon den Eindruck, das ist eigentlich eher eine Übernahme als eine Vereinigung. Also es sind nicht beide Partner gleichwertig. Es ist so, es schien uns damals schon so, dass der Westen dominierend übergreifen wird und seine, wie soll man sagen, seine Werte oder seine Station eben dem Osten aufprägen wird. Noch arbeiten die Wissenschaftler wie gewohnt weiter. Das ist allein schon für die Sicherheit der Station wichtig. Was aber eines Tages aus ihren Forschungsergebnissen werden würde, weiß niemand. Die Nachrichten von daheim sind beunruhigend. Im Einigungsvertrag ist festgeschrieben, dass die Akademie der Wissenschaften und damit auch das Institut für Physik der Erde, das in der DDR für die Antarktisforschung zuständig ist, abgewickelt wird. Als die Männer der zweiten Antarktisexpedition im Juni 1990 nach Hause zurückkehren, ist nichts mehr so, wie es war. Für die Daheimgebliebenen ist der neue Start schon Normalität. Die Ankömmlinge aus der Antarktis müssen nun im Schnelldurchlauf durchmachen, worauf die in der DDR lebenden Bürger sich monatelang vorbereiten konnten. Die Heimat ist ihnen fremd geworden. Viele Expeditionsteilnehmer müssen sich eine neue Arbeit suchen. Einige werden vom Alfred-Wegener-Institut für Polarforschung übernommen. Die Georg-Forster-Station in der Antarktis wird nicht mehr gebraut. Von 1993 bis 1996 wird die Station umweltgerecht abgetragen und landet auf dem Müll der Weltgeschichte. Das war mit einer meiner bittersten Tage in meinem Leben, ja, dass die da abgerissen wurde, das gebe ich zu. Ich empfand das sehr traurig, um das mal so zu sagen. Wir haben das natürlich geahnt, aber es war kein schönes Gefühl. Viele wissenschaftliche Programme der DDR spielen in der gesamtdeutschen Polarforschung keine Rolle. Manche werden jedoch weitergeführt. Mit den geomagnetischen Daten über Polarlichter arbeiten jetzt die Finnen. Und die Ozonmessreihen der DDR sind heute noch Basis für die gesamte internationale Ozonforschung. Einige der Wissenschaftler fahren auch heute noch regelmäßig auf Expeditionen in die Antarktis. Die Spuren der DDR-Antarktisstation Georg Forster sind jedoch längst vom Schnee verweht. Antarktis, Wende im Eis. Die Geschichte der letzten DDR-Antarktisforscher. Feature von Anna Schmidt. Redaktion Anna-Is Roth. Es sprach Hans-Henrik Wöhler. Im Originalton hörten Sie Norbert Flake, Thomas Gerloff, Gerhard Schlosser, Manfred Gronack und Estella Weigelt. Schnitt Christian Grund, Ton Holger Klimchen. Regie die Autorin. Produktion Schmidt Film MDR 2020.